Der Menschenfeind, ein Fragment von Friedrich von Schiller. Gegend in einem Park. Erste Szene. Angelika von Hutten, Wilhelmine von Hutten, ihre Tante und Stiftsdame, kommen aus einem Wäldchen, bald darauf Gärtner Biber. Angelika. Hier wollten wir ihn ja erwarten, liebe Tante. Sie setzen sich so lange ins Kabinett und lesen. Ich hole mir meine Blumen beim Gärtner. Unterdessen wird's 9 Uhr und er kommt. Sie sind's doch zufrieden? Wilhelmine. Wie es dir Vergnügen macht, meine Liebe, geht nach der Laube. Gärtner Biber bringt Blumen. Das Beste, was ich heute im Vermögen habe, gnädiges Fräulein, meine Hyazinthen sind alle. Angelika. Recht schönen Dank auch für dieses. Biber. Aber eine Rose sollen Sie morgen haben, die erste vom ganzen Frühling, wenn Sie mir versprechen wollen. Angelika. Was wünschen Sie, guter Biber? Biber. Sehen Sie, gnädiges Fräulein, meine Aurikeln sind nun auch fort und mein schöner Levkojenflor geht zu Ende und der gnädige Herr haben mir wieder nicht ein Blatt angesehen. Da hab ich voriges Jahr den großen Sumpf lassen austrocknen gegen Mitternacht und einige tausend Stück Bäume darauf gezogen. Die junge Welt treibt sich und schießt empor. Es ist ein Seelenvergnügen, drunter hinzuwandeln. Ich bin da, wie die Sonne kommt, und freue mich schon im Voraus der Herrlichkeit, wenn ich den gnädigen Herrn einmal werde hereinführen. Es wird Abend und wieder Abend, und der Herr hat sie nicht bemerkt. Sehen Sie, mein Fräulein, das schmerzt mich, ich kann's nicht leugnen. Angelika. Es geschieht noch, gewiss geschieht's noch, haben Sie indes Geduld, guter Biber. Biber. Der Park kostet ihm Jahr aus Jahr ein seine baren 2000 Taler und ich werde bezahlt, wie ich's nicht verdiene. Wozu nütz ich denn, wenn ich dem Herrn für sein vieles Geld nicht einmal eine fröhliche Stunde gebe? Nein, gnädiges Fräulein, ich kann nicht länger das Brot Ihres Herrn Vaters essen, oder er muß mich ihm beweisen lassen, daß ich ihn nicht drum bestehle. Angelika. Ruhig, ruhig, lieber Mann, das wissen wir alle, daß Sie das und noch weit mehr verdienen. Biber. Mit Ihrer Erlaubnis, mein Fräulein, davon können Sie nicht sprechen, dass ich meine 12 Stunden des Tags seinen Garten beschicke, dass ich ihm nichts veruntreue und Ordnung unter meinen Leuten erhalte, das bezahlt mir der gnädige Herr mit Geld. Aber dass ich es mit Freuden tue, weil ich es ihm tue, dass ich des Nachts davon träume, dass es mich mit der Morgensonne heraustreibt, das, mein Fräulein, muß er mir mit seiner Zufriedenheit lohnen. Ein einziger Besuch in seinem Park tut hier mehr als alle sein Marmon. Und sehen Sie, mein gnädiges Fräulein, das eben war's, warum ich Sie jetzt habe. Angelika. Brechen Sie davon ab, ich bitte, Sie selbst wissen, wie oft und immer vergeblich. Ach, Sie kennen ja meinen Vater. Biber. Ihre Hand fassend und mit Lebhaftigkeit. Er ist noch nicht in seiner Baumschule gewesen, Bitten Sie ihn, dass er mir erlaube, ihn in seine Baumschule zu führen. Es ist nicht möglich, diesen Dank einzusammeln von der unvernünftigen Kreatur und Menschen verloren geben. Wer darf sagen, dass er an der Freude verzweifle, solange noch Arbeiten lohnen und Hoffnungen einschlagen? Angelika. Ich verstehe Sie, redlicher Biber, vielleicht aber waren Sie mit Gewächsen glücklicher als mein Vater mit Menschen. Biber, schnell und bewegt. Und er hat eine solche Tochter. Er will mehr sagen, unterdrückt es aber und schweigt einen Augenblick. Der gnädige Herr mögen viel erfahren haben von Menschen, der schlecht belohnten Erwartungen viel, der gescheiterten Plane viel, aber die Hand des Fräuleins mit Lebhaftigkeit ergreifend, eine Hoffnung ist ihm aufgegangen, alles hat er nicht erfahren, was eines Mannes Herz zerreißen kann. Er entfernt sich. Zweite Szene. Angelika, Wilhelmine. Wilhelmine steht auf und folgt ihm mit den Augen. Ein sonderbarer Mann, immer fällt's ihm aufs Herz, wenn diese Seite berührt wird. Es ist etwas Unbegreifliches in seinem Schicksal. Angelika, sich unruhig umsehend. Es wird sehr spät. Er hat sonst nie so lang auf sich warten lassen. Rosenberg, Wilhelmine. Er wird nicht ausbleiben, wie ängstlich wieder und ungeduldig. Angelika. Und diesmal nicht ohne Grund, liebe Tante, wenn es fehlschlagen sollte. Ich habe diesen Tag mit Herzensangst herannahen sehen. Wilhelmine, erwarte nicht zu viel von diesem einzigen Tage. Angelika, wenn er ihm missfiele, wenn sich ihre Charaktere zurückstießen, wie kann ich hoffen, dass er mit ihm die erste Ausnahme machen werde, wenn sich ihre Charaktere zurückstießen, meines Vaters kränkende Bitterkeit und Rosenbergs leicht zu reizender Stolz, jenes Trübsinn und Rosenbergs heitre, mutwillige Freude. Unglücklicher konnte die Natur nicht spielen, und wer ist mir Bürge, dass er ihm einen zweiten Besuch nicht eben darum verweigert, weil er schon bei dem ersten Gefahr lief, ihn hochzuschätzen? Wilhelmine, leicht möglich, meine Liebe, doch von allem dem sagte dir noch gestern dein Herz nichts. Angelika, gestern, solange ich nur ihn sah, nur ihn fühlte, nichts wußte als ihn, da sprach noch das leichtsinnige, liebende Mädchen. Jetzt ergreift mich das Bild meines Vaters, und alle meine Hoffnungen verschwinden. O, warum konnte denn dieser liebliche Traum nicht fortdauern? Warum mußte die ganze Freude meines Lebens einem einzigen schrecklichen Wurf überlassen werden? Wilhelmine, deine Furcht macht dich alles vergessen, Angelika. Von dem Tage an, da dir Rosenberg seine Liebe bekannte, da er deinetwegen alle Bande zerriss, die ihn an seinen Hof, an die Vergnügungen der Hauptstadt gefesselt hielten, da er sich freiwillig in die traurige Einöde seiner Güter verbannte, um dir näher zu sein, seit jenem Tage hat der Gedanke an deinen Vater deine Ruhe vergiftet. warst du es nicht selbst, die an der Heimlichkeit dieses Verständnisses Anstoß nahm, die mit unablässigen Bitten und Mahnungen so lange in ihn stürmte, bis er ungern genug sein Versprechen gab, sich um die Gunst deines Vaters zu bewerben? Mein Vater, sagtest du, hängt nur noch durch ein einziges Band an den Menschen. Die Welt hat ihn auf ewig verloren, wenn er die Entdeckung macht, dass auch seine Tochter ihn hintergangen hat. Angelika, mit reger Empfindung. Nie, nie soll er das. Erinnern Sie mich noch oft, liebe Tante. Ich fühle mich stärker, entschlossener. Alle Welt hat ihn hintergangen. Aber wahr soll seine Tochter sein. Ich will keinen Hoffnungen Raum geben, die sich vor meinem Vater verbergen müssten. Bin ich es seiner Güte nicht schuldig? Er gab mir ja alles, selbst für die Freuden des Lebens erstorben. Was hat er nicht getan, um mir sie zu schenken? Mir zur Lust schuf er diese Gegend zum Paradiese und ließ alle Künste wetteifern, das Herz seiner Angelika zu entzücken und ihren Geist zu veredeln. Ich bin eine Königin in diesem Gebiet. An mich trat er das göttliche Amt der Wohltätigkeit ab, das er mit blutendem Herzen selbst niederlegte. Mir gab er die süße Vollmacht, das verschämte Elend zu suchen, verhehlte Tränen zu trocknen und der flüchtigen Armut eine Zuflucht in diesen stillen Bergen zu öffnen. Und für alles dieses, Wilhelmine, legt er mir nur die leichte Bedingung auf, eine Welt zu entbehren, die ihn von sich stieß. Wilhelmine, und hast du sie nie übertreten, diese leichte Bedingung? Angelika, ich bin ihm ungehorsam geworden, meine Wünsche sind über diese Mauern geflogen. Ich bereue es, aber ich kann nicht wieder umkehren. Wilhelmine, ehe Rosenberg in diesen Wäldern jagte, warst du noch sehr glücklich. Angelika, glücklich wie eine himmlische, aber ich kann nicht wieder umkehren. Wilhelmine, so auf einmal hat sich alles verändert, auch deine sonst so traute Gespielin, diese schöne Natur ist dieselbe nicht mehr. Angelika, die Natur ist die nämliche, aber mein Herz ist es nicht mehr. Ich habe Leben gekostet, kann mich mit der toten Bildsäule nicht mehr zufrieden geben. O, wie jetzt alles verwandelt ist um mich herum. Er hat alle Erscheinungen um mich her bestochen. Die aufsteigende Sonne ist mir jetzt nur ein Stundenweiser seiner Ankunft. Die fallende Fontäne murmelt mir seinen Namen. Meine Blumen hauchen nur seinen Atem aus ihren Kelchen. Sehen Sie mich nicht so finster an, liebe Tante. Ist es denn meine Schuld, dass der erste Mann, der mir außerhalb unserer Grenzsteine begegnete, gerade Rosenberg war? Wilhelmine, gerührt sie ansehend. Liebes, unglückliches Mädchen, also auch du. Ich bin unschuldig, ich hab es nicht hintertreiben können. Klage mich nicht an, Angelika, wenn du einst deinem Schicksale nicht entfliehen wirst. Angelika, Immer sagen Sie mir das vor, liebe Tante, ich verstehe Sie nicht. Wilhelmine: Der Park wird geöffnet. Angelika: Das Schnauben seiner Diana, er kommt, es ist Rosenberg. Ihm entgegen. Schluss der dritten Szene. Angelika: Ach, Rosenberg, was haben Sie getan? Sie haben sehr übel getan. Rosenberg: Das fürchte ich nicht, meine Liebe. Es war ja Ihr Wille, dass wir miteinander bekannt werden sollten. Sie wünschten, dass ich ihn interessieren möchte. Angelika: Wie? Und das wollen Sie dadurch erreichen, dass Sie ihn gegen sich aufbringen? Rosenberg: Für jetzt durch nichts anders. Sie haben mir selbst erzählt, wie viele Versuche auf seine Gemütskrankheit schon misslungen sind. Alle jene unbestellten feierlichen Sachwalter der Menschheit haben ihn nur seine Überlegenheit fühlen lassen und sind schlecht genug gegen die verfängliche Beredsamkeit seines Kummers bestanden. Ihm mag es einerlei sein, ob wir übrigen an die Gerechtigkeit dieses Hasses glauben, aber nie wird er's dulden, dass wir geringschätzig davon denken. Dieser Demütigung fügt sich sein Stolz nicht. Uns zu widerlegen war ihm freilich nicht der Mühe wert, aber in seinem Unwillen kann er sich wohl entschließen, uns zu beschämen. Es kommt zum Gespräch. Das ist alles, was wir fürs Erste wünschten. Angelika: Sie nehmen es zu leicht, lieber Rosenberg. Sie getrauen sich, mit meinem Vater zu spielen. Wie sehr fürchte ich. Rosenberg: Fürchten Sie nichts, meine Angelika. Ich fechte für Wahrheit und Liebe. Seine Sache ist so schlimm, als die meinige gut ist. Wilhelmine, welche diese ganze Zeit über wenig Anteil an der Unterredung zu nehmen geschienen hat. Sind Sie dessen wirklich so gewiss, Herr von Rosenberg? Rosenberg, der sich rasch zu ihr wendet, nach einem kurzen Stillschweigen ernsthaft: Ich denke, dass ich's bin, mein gnädiges Fräulein. Wilhelmine steht auf. Dann schade um meinen armen Bruder. Es ist ihm so schwer gefallen, der unglückliche Mann zu werden, der er ist, und wie ich sehe, ist es etwas so Leichtes, ihm das Urteil zu sprechen. Angelika: Lassen Sie uns nicht zu voreilig richten, Rosenberg. Wir wissen so wenig von den Schicksalen meines Vaters. Rosenberg: Mein ganzes Mitleid soll ihm dafür werden, liebe Angelika, aber nie meine Achtung, wenn Sie ihn wirklich zum Menschenhasser machten. Es ist ihm schwer gefallen, sagen Sie. Zu der Stiftsdame: Dieser unglückliche Mann zu werden. Aber wollten Sie wohl die Rechtfertigung eines Menschen übernehmen, der dasjenige an sich vollendet, was ein schreckliches Schicksal ihm noch erlassen hat? Dem Rasenden wohl das Wort reden, der auch den einzigen Mantel noch von sich wirft, den ihm Räuber gelassen haben? Oder wissen Sie mir einen ärmern Mann zwischen Himmel und Erde als den Menschenfeind? Wilhelmine: Wenn er in der Verfinsterung seines Jammers nach Giften greift, wo er Linderung suchte, was geht das Sie Glücklichen an? Ich möchte den blinden Armen nicht hart anlassen, dem ich kein Auge zu schenken habe. Rosenberg mit aufsteigender Röte und etwas lebhafter Stimme: Nein, bei Gott, nein! aber meine Seele entbrennt über den Undankbaren, der sich die Augen mutwillig zudrückt und dem Geber des Lichtes flucht. Was kann er gelitten haben, dass ihm durch den Besitz dieser Tochter nicht unendlich erstattet wird? Darf er einem Geschlechte fluchen, das er täglich, stündlich in diesem Spiegel sieht? Menschenhasser, Menschenfeind, er ist keiner. Ich will es beschwören, er ist keiner. Glauben Sie mir, Fräulein von Hutten, es gibt keinen Menschenhasser in der Natur, als wer sich allein anbetet oder sich selbst verachtet. Angelika. Gehen Sie, Rosenberg, ich beschwöre Sie, gehen Sie. In dieser Stimmung dürfen Sie sich meinem Vater nicht zeigen. Rosenberg. Recht gut, dass Sie mich erinnern, Angelika. Wir haben hier ein Gespräch angefangen, wobei ich immer versucht bin, allzu lebhaft Partei zu nehmen. Verzeihen Sie, meine Fräulein, auch möcht ich nicht gern Gefahr laufen, vorschnell zu sein, und soll doch erst heute mit dem Vater meiner Angelika bekannt werden. Von etwas anderm denn. Dieses Gesicht wird so ernsthaft, und die Wangen der Tochter muß ich erst heiter sehen, wenn ich Mut haben soll, bei dem Vater für meine Liebe zu kämpfen. Das ganze Städtchen war ja geschmückt wie an einem Festtag, als ich vorbeikam. Wozu diese Anstalt? Angelika. Meinen Vater zu seinem Geburtstage zu begrüßen. Vierte Szene. Jutchen in Angelikas Diensten zu den vorigen. Jutchen. Der Herr hat geschickt, gnädiges Fräulein, er will Sie vor Mittag noch sprechen. Sie auch da, Herr von Rosenberg? Sie will er auch sprechen. Angelika. Uns beide. Beide zusammen, Rosenberg, uns beide. Was bedeutet das? Jutchen. Zusammen? Nein, davon weiß ich nichts. Rosenberg, im Begriff wegzugehen, zu Angelika. Ich lasse Sie vorangehen, gnädiges Fräulein, sanfter werd ich ihn aus Ihren Händen empfangen. Angelika, ängstlich. Sie verlassen mich, Rosenberg. Wohin? Ich muss Sie noch etwas Wichtiges fragen. Rosenberg führt sie beiseite. Wilhelmine und Jutchen verlieren sich im Hintergrunde. Jutchen, kommen Sie mit, gnädiges Fräulein, den festlichen Aufzug zu sehen. Angelika, das ist ein banger, fürchterlicher Morgen für uns, Rosenberg. Es gilt Trennung, ewige Trennung. Sind Sie auch vorbereitet, gefasst auf alles, was geschehen kann? Wozu sind Sie entschlossen, wenn Sie meinem Vater missfallen? Rosenberg, ich bin entschlossen, ihm nicht zu missfallen. Angelika, jetzt nicht diesen leichten Sinn, wenn ich Ihnen jemals teuer war, Rosenberg. Es steht nicht bei Ihnen, wie die Würfel fallen. Wir müssen das Schlimmste erwarten, wie das Erfreulichste. Ich darf Sie nicht mehr sehen, wenn Sie unfreundlich voneinander scheiden. Was haben Sie beschlossen zu tun, wenn er Ihnen Achtung verweigert? Rosenberg, gute Liebe, Sie ihm abzunötigen. Angelika, o, wie wenig kennen Sie den Mann, dem Sie so zuversichtlich entgegengehen. Sie erwarten einen Menschen, den Tränen rühren, weil er weinen kann, hoffen, dass die sanften Töne Ihres Herzens widerhallen werden in dem seinigen. Ach, es ist zerrissen, dieses Saitenspiel, und wird ewig keinen Klang mehr geben. Alle ihre Waffen können fehlen, alle Stürme auf sein Herz misslingen. Rosenberg, noch einmal, was beschließen Sie, wenn Sie alle misslingen? Rosenberg, ruhig ihre Hand fassend. Alle werden's nicht, alle gewiss nicht. Fassen Sie Herz, liebe Furchtsame, mein Entschluss ist gefasst. Ich habe mir diesen Menschen zum Ziele gemacht, habe mir vorgesetzt, ihn nicht aufzugeben. Also hab ich ihn ja gewiss. Sie gehen ab. Fünfte Szene. Ein Saal. Von Hutten aus einem Kabinett. Abel, sein Haushofmeister, folgt ihm mit einem Rechnungsbuch. Abel liest. Herrschaftlicher Vorschuss an die Gemeine nach der großen Wassersnot vom Jahr 1784, 2900 Gülden. Von Hutten hat sich niedergesetzt und durchsieht einige Papiere, die auf dem Tisch liegen. Der Acker hat sich erholt, der Mensch soll nicht länger leiden als seine Felder. Streich er aus diesen Posten, ich will nicht mehr daran erinnert sein. Abel durchstreicht mit Kopfschütteln die Rechnung. Ich muß mir's gefallen lassen, blieben also noch zu berechnen die Interessen von 6,5 Jahren. Von Hutten. Interessen? Mensch! Abel, hilft nichts, ihr Gnaden, Ordnung muss sein in den Rechnungen eines Verwalters, will weiterlesen. Von Hutten, den Rest ein andermal, jetzt ruf er den Jäger, ich will meine Doggen füttern. Abel, der Pachter vom Holzhof hätte Lust zu dem Polacken, mit dem euer Gnaden neulich verunglückten. Man soll ihm die Meere hingeben, meint der Reitknecht, ehe ein zweites Unheil geschehe. Von Hutten. Soll das edle Tier darum vor dem Fluge altern, weil es in 10 Jahren einmal falsch gegen mich war? So hab ich es mit keinem gehalten, der mir mit Undank lohnte. Ich werde es nie mehr reiten. Abel nimmt das Rechnungsbuch und will gehen. Von Hutten. Es fehlten ja neulich wichtige Empfangscheine in der Kasse, sagt er mir, und der Rentmeister sei ausgeblieben. Abel. Ja, das war vorigen Donnerstag. Von Hutten steht auf. Das freut mich, dass er doch endlich noch zum Schelm geworden ist, dieser Rentmeister. Er hat mir 11 Jahre ohne Tadel gedient. Setz er das nieder, Abel, erzähl er mir mehr davon. Abel, schade um den Mann, ihr Gnaden. Er hatte einen unglücklichen Sturz mit dem Pferde getan und ist heute Morgen mit einem gebrochenen Arm hereingebracht worden. Die Quittungen fanden sich unter andern Papieren. Von Hutten mit Heftigkeit. Und er war also kein Betrüger. Mensch, warum hast du mir Lügen berichtet? Abel, gnädiger Herr, man muß immer das Schlimmste von seinem Nächsten denken. Von Hutten, nach einem düstern Stillschweigen. Er soll aber ein Betrüger sein, und die Quittungen soll man ihm zahlen. Abel, das war mein Gedanke auch, ihr Gnaden. Steckbriefe waren einmal ausgefertigt und das Nachsetzen hat mir gewaltiges Geld gekostet. Es ist verdrießlich, dass dies alles nun so weggeworfen ist. Von Hutten sieht ihn lang verwundernd an. Teurer Mann, ein wahres Kleinod bist du mir, wir dürfen nie voneinander. Abel, das wolle Gott nicht, und wenn mir gewisse Leute auch noch so große Versprechungen. Von Hutten, gewisse Leute, was? Abel, ja, ihr Gnaden, ich weiß auch nicht, warum ich länger damit hinter dem Berge halte. Der alte Graf, von Hutten, regt der sich auch wieder, nun? Abel, 200 Pistolen ließ er mir bieten und doppelten Gehalt auf Zeit lebens, wenn ich ihm seine Enkelin, Fräulein Angelika, ausliefern wollte. Von Hutten steht schnell auf und macht einen Gang durch das Zimmer, nachdem er sich wieder gesetzt hat zum Verwalter. Und dieses Gebot hat er ausgeschlagen. Abel, bei meiner armen Seele, ja, das hab ich. Von Hutten, 200 Pistolen, Mensch, und doppelten Gehalt auf Zeit lebens. Wo denkt er hin? Hat er das wohl erwogen? Abel, reiflich erwogen, ihr Gnaden, und rundweg ausgeschlagen. Schelmerei gedeiht nicht, bei euer Gnaden will ich leben und sterben. Von Hutten, kalt und fremd. Wir taugen nicht füreinander. Man hört von ferne eine muntere ländliche Musik mit vielen Menschenstimmen untermischt. Sie kommt dem Schloss immer näher. Ich höre da Töne, die mir zuwider sind. Folg er mir in ein anderes Zimmer. Abel ist auf den Altan getreten und kommt eine Weile darauf wieder. Das ganze Städtchen, ihr Gnaden, kommt angezogen im Sonntagsschmuck und mit klingendem Spiel und hält unten vor dem Schloss. Der gnädige Herr, rufen sie, möchten doch auf den Altan treten und sich ihren getreuen Untertanen zeigen. Von Hutten, was wollen sie von mir? Was haben sie anzubringen? Abel, euer Gnaden vergessen? Von Hutten, was? Abel, sie kommen diesmal nicht so leicht los wie im vorigen Jahre. Von Hutten steht schnell auf. Weg, weg, ich will nichts weiter hören. Abel, das hab ich ihnen schon gesagt, ihr Gnaden, aber sie kämen aus der Kirche, hieß es, und Gott im Himmel habe sie gehört. Von Hutten, er hört auch das Bellen des Hundes und den falschen Schwur in der Kehle des Heuchlers und muß wissen, warum er beides gewollt hat. Und indem das Volk hineindringt, o Himmel, wer hat mir das getan? Er will in ein Kabinett entweichen. Viele halten ihn zurück und fassen den Saum seines Kleides. Sechste Szene. Die vorigen, die Vasallen und Beamten Huttens, Bürger und Landleute, welche Geschenke tragen, junge Mädchen und Frauen, die Kinder an der Hand führen oder auf den Armen tragen, alle einfach, aber anständig gekleidet. Vorsteher. Kommt alle herein, Väter, Mütter und Kinder, fürchte sich keines, er wird Graubärte keine Fehlbitte tun lassen, er wird unsere Kleinen nicht von sich stoßen. Einige Mädchen, welche sich ihm nähern. Gnädiger Herr, dieses wenige bringen ihnen ihre dankbaren Untertanen, weil sie uns alles gaben. Zwei andere Mädchen. Diesen Kranz der Freude flechten wir ihnen, weil sie das Joch der Leibeigenschaft zerbrachen. Ein drittes und viertes Mädchen. Und diese Blumen streuen wir ihnen, weil sie unsere Wildnis zum Paradies gemacht haben. erstes und zweites Mädchen. Warum wenden Sie das Gesicht weg, lieber gnädiger Herr? Sehen Sie uns an, reden Sie mit uns. Was taten wir Ihnen, dass Sie unseren Dank so zurückstoßen? Eine lange Pause. Von Hutten, ohne sie anzusehen, den Blick auf den Boden geschlagen. Werf er Geld unter Sie, Verwalter, Geld, so viel Sie mögen, schon er meine Kasse nicht, er sieht ja, die Leute warten auf ihren Lohn. Ein alter Mann, der aus der Menge hervortritt. Das haben wir nicht verdient, gnädiger Herr, wir sind keine Lohnknechte. Einige andere, wir wollen ein sanftes Wort und einen gütigen Blick. Ein vierter, wir haben Gutes von Ihrer Hand empfangen, wir wollen danken dafür, denn wir sind Menschen. Mehrere, wir sind Menschen und das haben wir nicht verdient. Von Hutten, werft diesen Namen von euch und seid mir unter einem Schlechtern willkommen. Es beleidigt euch, dass ich euch Geld anbiete. Ihr seid gekommen, sagt ihr, mir zu danken. Wofür anders könnt ihr mir denn danken als für Geld? Ich wüsste nicht, dass ich einem von euch etwas Besseres gegeben. Wahr ist's, ehe ich Besitz von dieser Grafschaft nahm, kämpftet ihr mit dem Mangel, und ein Unmensch häufte alle Lasten der Leibeigenschaft auf euch. Euer Fleiß war nicht euer, mit ungerührtem Auge saht ihr die Saaten grünen und die Halmen sich vergolden, und der Vater verbot sich jede Regung der Freude, wenn ihm ein Sohn geboren war. Ich zerbrach diese Fesseln, schenkte dem Vater seinen Sohn und dem Sämann seine Ernte. Der Segen stieg herab auf eure Fluren, weil die Freiheit und die Hoffnung den Flug regierten. Jetzt ist keiner unter euch so arm, der des Jahrs nicht seinen Ochsen schlachtet. Ihr legt euch in geräumigen Häusern schlafen, mit der Notdurft seid ihr abgefunden und habt noch übrig für die Freude. Indem er sich aufrichtet und gegen sie wendet. Ich sehe die Gesundheit in euren Augen und den Wohlstand auf euren Kleidern. Es ist nichts mehr zu wünschen übrig. Ich hab euch glücklich gemacht. Ein alter Mann aus dem Haufen. Nein, gnädiger Herr, Geld und Gut ist ihre geringste Wohltat gewesen. Ihre Vorfahren haben uns dem Vieh auf unseren Feldern gleichgehalten. Sie haben uns zum Menschen gemacht. Ein zweiter. Sie haben uns eine Kirche gebaut und unsere Jugend erziehen lassen. Ein dritter. Und haben uns gute Gesetze und gewissenhafte Richter gegeben. Ein vierter. Ihnen danken wir, dass wir menschlich leben, dass wir uns unseres Lebens freuen. Von Hutten, in Nachdenken vertieft. Ja, ja, das Erdreich war gut und es fehlte nicht an der milden Sonne, wenn sich der kriechende Busch nicht zum Baume aufrichtete. Es ist meine Schuld nicht, wenn ihr da liegen bliebet, wo ich euch hinwarf. Euer Eigengeständnis spricht euch das Urteil. Diese Genügsamkeit beweist mir, dass meine Arbeit an euch verloren ist. Hättet ihr etwas an eurer Glückseligkeit vermisst, es hätte euch zum ersten Mal meine Achtung erworben. Indem er sich abwendet, seid, was ihr sein könnt. Ich werde darum nicht weniger meinen Weg verfolgen. Einer aus der Menge. Sie gaben uns alles, was uns glücklich machen kann. Schenken Sie uns noch Ihre Liebe. Von Hutten mit finsterm Ernst, wehe dir, der du mich erinnerst, wie oft meine Torheit dieses Gut verschleuderte. Es ist kein Gesicht in dieser Versammlung, das mich zum Rückfall bringen könnte. Meine Liebe, wärme dich an den Strahlen der Sonne, preise den Zufall, der sie über deinen Weinstock dahinführte, aber den schwindligten Wunsch untersage dir, dich in ihre glühende Quelle zu tauchen. Traurig für dich und sie, wenn sie von dir gewusst haben müsste, um dir zu leuchten, wenn sie, die Eilende, in ihrer himmlischen Bahn deinem Danke stillhalten müsste, ihrer ewigen Regel gehorsam, gießt sie ihren Strahlenstrom aus, gleich unbekümmert um die Fliege, die sich darin sonnt, und um dich, der ihr himmlisches Licht mit seinen Lastern besudelt. Was sollen mir diese Gaben? Von meiner Liebe habt ihr euer Glück nicht empfangen, mir gebührt nichts von der eurigen. Der Alte. O, das schmerzt uns, mein teurer Herr, dass wir alles besitzen sollen und nur die Freude des Dankens entbehren. Von Hutten. Weg damit! Ich verabscheue Dank aus so unheiligen Händen. Waschet erst die Verleumdung von euren Lippen, den Wucher von euren Fingern, die scheelsehende Missgunst aus euren Augen, reinigt euer Herz von Tücke, werft eure gleisnerischen Larven ab, lasset die Waage des Richters aus euren schuldigen Händen fallen. Wie? Glaubet ihr, dass dieses Gaukelspiel von Eintracht mir die neidische Zwietracht verberge, die auch an den heiligsten Banden eures Lebens nagt? Kenne ich nicht jeden Einzelnen aus dieser Versammlung, die durch ihre Menge mir ehrwürdig sein will? Ungesehen folgt euch mein Auge. Die Gerechtigkeit meines Hasses lebt von euren Lastern. Zu dem Alten. Du maßest dich an, mir Ehrfurcht abzufordern, weil das Alter deine Schläfe bleichte, weil die Last eines langen Lebens deinen Nacken beugt. Desto gewisser weiß ich nun, dass du auch meiner Hoffnung verloren bist. Mit leeren Händen steigst du von dem Zenit des Lebens herunter. Was du bei voller Mannkraft verfehltest, wirst du an der Krücke nicht mehr einholen. War es eure Meinung, dass der Anblick dieser schuldlosen Würmer, auf die Kinder zeigend, zu meinem Herzen sprechen sollte? O, sie alle werden ihren Vätern gleichen, alle diese Unschuldigen werdet ihr nach eurem Bilde verstümmeln, alle dem Zweck ihres Daseins entführen. O, warum seid ihr hierher gekommen? Ich kann nicht. Warum musstet ihr mir dieses Geständnis abnötigen? Ich kann nicht sanft mit euch reden. Er geht ab. Siebente Szene. Eine abgelegene Gegend des Parks, ringsum eingeschlossen, von anziehendem, etwas schwermütigem Charakter. Von Hutten tritt auf, mit sich selbst redend. Dass ihr dieses Namens so wert wäret, als er mir heilig ist. Mensch, herrliche, hohe Erscheinung, schönster von allen Gedanken des Schöpfers, wie reich, wie vollendet gingst du aus seinen Händen, welche Wohllaute schliefen in deiner Brust, ehe deine Leidenschaft das goldene Spiel zerstörte. Alles um dich und über dir sucht und findet das schöne Maß der Vollendung. Du allein stehst unreif und missgestaltet in dem untadeligen Plan, von keinem Auge ausgespäht, von keinem Verstande bewundert, ringt in der schweigenden Muschel die Perle, ringt der Kristall in den Tiefen der Berge nach der schönsten Gestalt. Wohin nur dein Auge blickt, der einstimmige Fleiß aller Wesen, das Geheimnis der Kräfte zur Verkündigung zu bringen. Dankbar tragen alle Kinder der Natur, der zufriedenen Mutter, die gereiften Früchte entgegen, und wo sie gesäet hat, findet sie eine Ernte. Du allein, ihr liebster, ihr beschenktester Sohn, bleibst aus. Nur was sie dir gab, findet sie nicht wieder, erkennt sie in seiner entstellten Schönheit nicht mehr. Sei vollkommen, zahllose Harmonien schlummern in dir, auf dein Geheiß zu erwachen, rufe sie heraus durch deine Vortrefflichkeit. Fehlte je der schöne Lichtstrahl in deinem Auge, wenn die Freude dein Herz durchglühte oder die Anmut auf deinen Wangen, wenn die Milde durch deinen Busen floss? Kannst du es dulden, dass das Gemeine, das Vergängliche in dir, das Edle, das Unsterbliche beschäme? Dich zu beglücken ist der Kranz, um den alle Wesen buhlen, wornach alle Schönheit ringt. Deine wilde Begierde strebt diesem gütigen Willen entgegen. Gewaltsam verkehrst du die wohltätigen Zwecke der Natur. Fülle des Lebens hat die Freundliche um dich her gebreitet, und Tod nötigst du ihr ab. Dein Hass schärfte das friedliche Eisen zum Schwerte, mit Verbrechen und Flüchen belastet deine Habsucht das schuldlose Gold. An deiner unmäßigen Lippe wird das Leben des Weinstocks zum Gifte. Unwillig dient das Vollkommene deinen Lastern, aber deine Laster stecken es nicht an. Rein bewahrt sich das missbrauchte Werkzeug in deinem unreinen Dienste. Seine Bestimmung kannst du ihm rauben, aber nie den Gehorsam, womit es ihr dienet. Sei menschlich oder sei Barbar, mit gleich kunstreichem Schlage wird das folgsame Herz deinen Hass und deine Sanftmut begleiten. Lehre mich deine Genügsamkeit, deinen ruhigen Gleichmut, Natur. Treu wie du habe ich an der Schönheit gehangen, und von dir lass mich lernen, die verfehlte Lust des Beglückens verschmerzen. Aber damit ich den zarten Willen bewahre, damit ich den freudigen Mut nicht verliere, lass mich deine glückliche Blindheit mit dir teilen. Verbirg mir in deinem stillen Frieden die Welt, die mein Wirken empfängt. Würde der Mond seine strahlende Scheibe füllen, wenn er den Mörder sähe, dessen Pfad sie beleuchten soll? Zu dir flüchte ich dieses liebende Herz. tritt zwischen meine Menschlichkeit und den Menschen, hier, wo mir seine raue Hand nicht begegnet, wo die feindselige Wahrheit meinen entzückenden Traum nicht verscheucht. Abgeschieden von dem Geschlechte, lass mich die heilige Pflicht meines Daseins in die Hand meiner großen Mutter an die ewige Schönheit entrichten. Sich umschauend, ruhige Pflanzenwelt, in deiner kunstreichen Stille vernehme ich das Wandeln der Gottheit. Deine verdienstlose Trefflichkeit trägt meinen forschenden Geist hinauf zu dem höchsten Verstande. Aus deinem ruhigen Spiegel strahlt mir sein göttliches Bild. Der Mensch wühlt mir Wolken in den silberklaren Strom. Wo der Mensch wandelt, verschwindet mir der Schöpfer. Er will aufstehen. Angelika steht vor ihm. Achte Szene. Von Hutten. Angelika. Angelika tritt schüchtern zurück. Es war ihr Befehl, mein Vater, aber wenn ich ihre Einsamkeit störe? Von Hutten, der sie eine Zeit lang stillschweigend mit den Augen misst, mit sanftem Vorwurf. Du hast nicht gut an mir gehandelt, Angelika. Angelika, betroffen. Mein Vater, von Hutten, du wusstest um diesen Überfall. Gesteh es, du selbst hast ihn veranlasst. Angelika, ich darf nicht Nein sagen, mein Vater, von Hutten. Sie sind traurig von mir gegangen, keiner hat mich verstanden, sie. Du hast nicht gut gehandelt, Angelika. Meine Absichten verdienen Verzeihung. Von Hutten. Du hast um diese Menschen geweint, leugne es nur nicht. Dein Herz schlägt für sie. Ich durchschaue dich. Du missbilligst meinen Kummer. Angelika. Ich verehre ihn, aber mit Tränen. Von Hutten. Diese Tränen sind verdächtig, Angelika. Du wankst zwischen der Welt und deinem Vater. Du musst Partei nehmen, meine Tochter, wo keine Vereinigung zu hoffen ist. Einem von beiden musst du ganz entsagen oder ganz gehören. Sei aufrichtig. Du missbilligst meinen Kummer, Angelika. Ich glaube, dass er gerecht ist, von Hutten. Glaubst du wirklich? Höre, Angelika, ich werde deine Aufrichtigkeit jetzt auf eine entscheidende Probe setzen. Du wankst, und ich habe keine Tochter mehr. Setze dich zu mir, Angelika. Dieser feierliche Ernst. Von Hutten, ich habe dich rufen lassen, ich wollte eine Bitte an dich tun, doch ich besinne mich, sie kann ein Jahr lang noch ruhen. Angelika, eine Bitte an ihre Tochter und sie stehen an, sie zu nennen? Von Hutten, der heutige Tag hat mir eine ernstere Stimmung gegeben. Ich bin heute 50 Jahre alt. Schwere Schicksale haben mein Leben beschleunigt. Es könnte geschehen, dass ich eines Morgens unverhofft ausbliebe und ohne zuvor. Er steht auf. Ja, wenn du weinen musst, so hast du keine Zeit, mich zu hören. Angelika, o halten Sie ein, mein Vater, nicht diese Sprache, sie verwundet mein Herz. Von Hutten, ich möchte nicht, dass es mich überraschte, ehe wir miteinander in Richtigkeit sind. Ja, ich fühle es, ich hange noch an der Welt, Der Bettler scheidet ebenso schwer von seiner Armut als der König von seiner Herrlichkeit. Du bist alles, was ich zurücklasse. Stillschweigen. Kummervoll ruhen meine letzten Blicke auf dir. Ich gehe und lasse dich zwischen zwei Abgründen stehen. Du wirst weinen, meine Tochter, oder du wirst beweinenswürdig sein. Bis jetzt gelang mir's, diese schmerzliche Wahl dir zu verbergen. Mit heiterm Blicke siehst du in das Leben, und die Welt liegt lachend vor dir. Angelika. O, möchte sich dieses Auge erheitern, mein Vater. Ja, diese Welt ist schön. Von Hutten. Ein Widerschein deiner eigenen schönen Seele, Angelika. Auch ich bin nicht ganz ohne glückliche Stunden. Diesen lieblichen Anblick wird sie fortfahren, dir zu geben, solange du dich hütest, den Schleier aufzuheben, der dir die Wirklichkeit verbirgt, solange du Menschen entbehren wirst und dich mit deinem eigenen Herzen begnügen. Angelika. Oder dasjenige finden, mein Vater, das dem meinigen harmonisch begegnet. Von Hutten, schnell und ernst. Du wirst es nie finden, aber hüte dich vor dem unglücklichen Wahn, es gefunden zu haben. Nach einem Stillschweigen, wobei er in Gedanken verloren saß. Unsere Seele, Angelika, erschafft sich zuweilen große, bezaubernde Bilder, Bilder aus schöneren Welten, in edlern Formen gegossen. In fern nachahmenden Zügen erreicht sie zuweilen die spielende Natur, und es gelingt ihr, das überraschte Herz mit dem erfüllten Ideale zu täuschen. Das war deines Vaters Schicksal, Angelika. Oft sah ich diese Lichtgestalt meines Gehirnes von einem Menschenangesicht mir entgegenstrahlen. Freudetrunken streckt ich die Arme danach aus, aber das Dunstbild zerfloß bei meiner Umhalsung. Angelika. Doch, mein Vater. Von Hutten, unterbricht sie, die Welt kann dir nichts darbieten, was sie von dir nicht empfinge. Freue dich deines Bildes in dem spiegelnden Wasser, aber stürze dich nicht hinab, es zu umfassen. In seinen Wellen ergreift dich der Tod. Liebe, nennen sie diesen schmeichelnden Wahnsinn. Hüte dich, an dieses Blendwerk zu glauben, das uns die Dichter so lieblich malen. Das Geschöpf, das du anbetest, bist du selbst. Was dir antwortet, ist deine eigene Echo aus einer toten Gruft, und schrecklich allein bleibst du stehen. Angelika, ich hoffe, es gibt noch Menschen, mein Vater, die von denen. Von Hutten, aufmerksam. Du hoffest es? Hoffest? Er steht auf, nachdem er einige Schritte auf und nieder gegangen. Ja, meine Tochter, das erinnert mich, warum ich dich jetzt habe rufen lassen. Indem er vor ihr stehen bleibt und sie forschend betrachtet. Du bist schneller gewesen als ich, meine Tochter. Ich verwundere mich, ich erschrecke über meine sorglose Sicherheit. So nahe war ich der Gefahr, die ganze Arbeit meines Lebens zu verlieren. Angelika, mein Vater, ich verstehe nicht, was Sie meinen. Von Hutten, das Gespräch kommt nicht zu frühe. Du bist 19 Jahr alt, du kannst Rechenschaft von mir fordern. Ich habe dich herausgerissen aus der Welt, der du angehörst. Ich habe in dieses stille Tal dich geflüchtet, dir selbst ein Geheimnis. Wuchsest du hier auf? Du weißt nicht, welche Bestimmung dich erwartet. Es ist Zeit, dass du dich kennenlernest. Du musst Licht über dich haben. Angelika. Sie machen mich unruhig, mein Vater. Von Hutten. Deine Bestimmung ist nicht, in diesem stillen Tal zu verblühen. Du wirst mich hier begraben, und dann gehörst du der Welt an, für die ich dich schmückte. Angelika. Mein Vater, in die Welt wollen sie mich stoßen, wo sie so unglücklich waren? Von Hutten. Glücklicher wirst du sie betreten. Nach einem Stillschweigen. Auch wenn es anders wäre, meine Tochter, deine Jugend ist ihr schuldig, was mein frühzeitiges Alter ihr nicht mehr entrichten kann. Meiner Führung bedarfst du nicht mehr. Mein Amt ist geendigt. In verschlossener Werkstatt reifte die Bildsäule still unter dem Meißel des Künstlers heran. Die Vollendete muß von einem erhabeneren Gestelle strahlen. Angelika. Nie, nie, mein Vater, geben Sie mich aus Ihrer bildenden Hand. Von Hutten. Einen einzigen Wunsch behielt ich noch zurücke. Zugleich mit dir wuchs er groß in meinem Herzen. Mit jedem neuen Reize, der sich auf diesen Wangen verklärte, mit jeder schönern Blüte dieses Geistes, mit jedem höheren Klang dieses Busens, sprach er lauter in meinem Herzen. Dieser Wunsch, meine Tochter, reiche mir deine Hand. Angelika, sprechen Sie ihn aus, meine Seele eilt ihm entgegen. Von Hutten. Angelika, du bist eines vermögenden Mannes Tochter, dafür hält mich die Welt, aber meinen ganzen Reichtum kennt niemand. Mein Tod wird dir einen Schatz offenbaren, den deine Wohltätigkeit nicht erschöpfen kann. Du kannst den Unersättlichsten überraschen. Angelika. So tief, mein Vater, lassen Sie mich sinken. Von Hutten. Du bist ein schönes Mädchen, Angelika. Lass deinen Vater dir gestehen, was du keinem andern Manne zu danken haben sollst. Deine Mutter war die schönste ihres Geschlechtes. Du bist ihr geschontes, veredeltes Bild. Männer werden dich sehen, und die Leidenschaft wird sie zu deinen Füßen führen. Wer diese Hand davonträgt, Angelika. Ist das meines Vaters Stimme? Oh, ich höre es. Sie haben mich aus ihrem Herzen verstoßen. Von Hutten, mit Wohlgefallen bei ihrem Anblick verweilend. Diese schöne Gestalt belebt eine schönere Seele. Ich denke mir die Liebe in diese friedliche Brust. Welche Ernte blüht hier der Liebe, o dem Edelsten ist hier der schönste Lohn aufgehoben. Angelika, tief bewegt, sinkt an ihm nieder und verbirgt ihr Gesicht in seinen Händen. Von Hutten, mehr des Glückes kann ein Mann aus eines Weibes Hand nicht empfangen. Weißt du, dass du mir alles dies schuldig bist, ich habe Schätze gesammelt für deine Wohltätigkeit, deine Schönheit hab ich gehütet, Dein Herz hab ich bewacht, deines Geistes Blüte hab ich entfaltet. Eine Bitte gewähre mir für dies alles. In diese einzige Bitte fass ich alles zusammen, was du mir schuldig bist. Wirst du sie mir verweigern? Angelika, o mein Vater, warum diesen weiten Weg zum Herzen ihrer Angelika? Von Hutten, du besitzest alles, was einen Mann glücklich machen kann. Er hält hier inne und misst sich scharf mit den Augen. Mache nie einen Mann glücklich. Angelika, verblaßt, schlägt die Augen nieder. Von Hutten, du schweigst? Diese Angst, dieses Zittern, Angelika! Angelika, ach, mein Vater! Von Hutten, sanfter, deine Hand, meine Tochter, versprich mir, gelobe mir. Was ist das? Warum zittert diese Hand? Versprich mir, nie einem Mann diese Hand zu geben. Angelika, in sichtbarer Verwirrung. Nie, mein Vater, als mit ihrem Beifall. Von Hutten, auch wenn ich nicht mehr bin, schwöre mir, nie einem Mann diese Hand zu geben. Angelika, kämpfend, mit bebender Stimme. Nie, niemals, wenn sie nicht selbst dieses Versprechens mich entlassen. Von Hutten, also niemals. Er lässt ihre Hand los nach einem langen Stillschweigen. Sieh diese welken Hände, diese Furchen, die der Gram auf meine Wangen grub. Ein Greis steht vor dir, der sich zum Rande des Grabes hinunterneigt, und ich bin noch in den Jahren der Kraft und der Mannheit. Das taten die Menschen, das ganze Geschlecht ist mein Mörder. Angelika, begleite den Sohn meines Mörders nicht zum Altar. Lass meinen blutigen Gram nicht in ein Gaukelspiel enden. Diese Blume, gewartet von meinem Kummer, mit meinen Tränen betaut, darf von der Freude Hand nicht gebrochen werden. Die erste Träne, die du der Liebe weinst, vermischt dich wieder mit diesem niedern Geschlechte. Die Hand, die du einem Mann am Altare reichst, schreibt meinen Namen an die Schandsäule der Toren. Angelika, nicht weiter, mein Vater, jetzt nicht weiter, vergönnen Sie, dass ich... Sie will gehen. Hutten hält sie zurück. Von Hutten, ich bin kein harter Vater gegen dich, meine Tochter. Liebt ich dich weniger, ich würde dich einem Mann in die Arme führen. Auch trag ich keinen Hass gegen die Menschen. Der tut mir Unrecht, der mich einen Menschenhasser nennt. Ich habe Ehrfurcht vor der menschlichen Natur. Nur die Menschen kann ich nicht mehr lieben. Halte mich nicht für den gemeinen Toren, der die Edeln entgelten lässt, was die Unedeln gegen ihn verbrachen. Was ich von den Unedeln litt, ist vergessen. Mein Herz blutet von den Wunden, die ihm die Besten und Edelsten geschlagen. Angelika, öffnen Sie es den Besten und Edelsten, sie werden heilenden Balsam in diese Wunden gießen. Brechen Sie dieses geheimnisvolle Schweigen. Von Hutten, nach einigem Stillschweigen. Könnt ich dir die Geschichte meiner Misshandlungen erzählen, Angelika? Ich kann es nicht, ich will es nicht. Ich will dir die fröhliche Sicherheit das süße Vertrauen auf dich selbst nicht entreißen. Ich will den Hass nicht in diesen friedlichen Busen führen. Verwahren möchte ich dich gegen die Menschen, aber nicht erbittern. Meine treue Erzählung würde das Wohlwollen auslöschen in deiner Brust, und erhalten möchte ich diese heilige Flamme, ehe sich eine neue und schönere Schöpfung von selbst hier gebildet hat, möchte ich die wirkliche Welt nicht von deinem Herzen reißen. Pause. Angelika neigt sich über ihn mit tränenden Augen. Ich gönne dir den lachenden Anblick des Lebens, den seligen Glauben an die Menschen, die dich jetzt noch gleich holden Erscheinungen umspielen. Er war heilsam, er war notwendig, den göttlichsten der Triebe in deinem Herzen zu entfalten. Ich bewundere die weise Sorgfalt der Natur. Eine gefällige Welt legt sie um unseren jugendlichen Geist, und der aufkeimende Trieb der Liebe findet, was er ergreife. An dieser hinfälligen Stütze spinnt sich der zarte Schößling hinauf und umschlingt die nachbarliche Welt mit tausend üppigen Zweigen. Aber soll er, ein königlicher Stamm, in stolzer Schönheit zum Himmel wachsen, oh, dann müssen alle diese Nebenzweige ersterben und der lebendige Trieb, zurückgedrängt in sich selbst, in gerader Richtung über sich streben. Still und sanft fängt die erstarrte Seele jetzt an, den verirrten Trieb von der wirklichen Welt abzurufen und dem göttlichen Ideale, das sich in ihrem Innern verklärt, entgegenzutragen. Dann bedarf unser seliger Geist jener Hilfe der Kindheit nicht mehr, und die gereinigte Glut der Begeisterung lodert fortan an einem innern unsterblichen Zunder. Angelika. Ach, mein Vater, wie viel fehlt mir zu dem Bilde, das Sie mir vorhalten. Auf diesem erhabenen Fluge kann Ihre Tochter Sie nicht begleiten. Lassen Sie mich das liebliche Phantom verfolgen, bis es von selbst von mir Abschied nimmt. Wie soll ich, wie kann ich außer mir hassen, was Sie mich in mir selbst lieben lehrten? Was Sie selbst in Ihrer Angelika lieben? Von Hutten mit einiger Empfindlichkeit. Die Einsamkeit hat dich mir verdorben, Angelika. Unter Menschen muß ich dich führen, damit du sie zu achten verlernest. Du sollst ihm nachjagen, deinem lieblichen Phantom. Du sollst dieses Götterbild deiner Einbildung in der Nähe beschauen. Wohl mir, dass ich nichts dabei wage. Ich habe dir einen Maßstab in dieser Brust mitgegeben, den sie nicht aushalten werden. Mit stillem Entzücken sie betrachtend. Oh, noch eine schöne Freude blüht mir auf, und die lange Sehnsucht naht sich ihrer Erfüllung. Wie sie staunen werden, von nie empfundenen Gefühlen entglühen werden, wenn ich den vollendeten Engel in ihre Mitte stelle. Ich habe sie, ja, ich habe sie gewiss. Ihre besten und edelsten will ich in dieser goldenen Schlinge verstricken. Angelika! Er naht sich ihr mit feierlichem Ernste und lässt seine Hand auf ihr Haupt niedersinken. sei ein höheres Wesen unter diesem gesunkenen Geschlechte, streue Segen um dich wie eine beglückende Gottheit, übe Taten aus, die das Licht nie beleuchtet hat, spiele mit den Tugenden, die den Heldenmut des Helden, die Weisheit des Weisesten erschöpfen. Mit der unwiderstehlichen Schönheit bewaffnet, wiederhole du vor ihren Augen das Leben, das ich in ihrer Mitte unerkannt lebte, und durch deine Anmut triumphiere meine verurteilte Tugend. Milder strahle durch deine weibliche Seele ihr verzehrender Glanz, und ihr blödes Auge öffne sich endlich ihren siegenden Strahlen. Bis hierher führe sie, bis sie den ganzen Himmel sehen, der an diesem Herzen bereitet liegt, bis sie nach diesem unaussprechlichen Glück ihre glühenden Wünsche ausbreiten. Und jetzt fliehe in deine Glorie hinauf, in schwindlichter Ferne sehen sie über sich die himmlische Erscheinung, ewig unerreichbar ihrem Verlangen, wie der Orion unserm sterblichen Arm in des Äthers heiligen Feldern. Zum Schattenbilde wurden sie mir, da ich nach Wesen dürstete. In Schatten zerfließe du ihnen wieder. So stelle ich dich hinaus in die Menschheit. Du weißt, wer du bist. Ich habe dich meiner Rache erzogen.